Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit Live-Aufnahmen von Aretha Franklin. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. The sky is blue, just as far as I can see. But should you say the sky is gray, well, it still looks blue to me. I know the road is wide, and I've known this all alone. But should you say the sky is gray, then I won't say that you're wrong, because today I love everybody, everybody I see. Today, yeah, all folks are great, and everybody here loves me. Ooh, today I'd give almost anybody anything that I've got. Today I'd say that all folks are great, including them that are not. Well, the joy can be contagious. Why not catch this real outrageous thing, this glorious thing, this marvelous thing? All a day I'd give a anything that you see. And today I'd say that all folks are great, and everybody here loves me. Well, if joy can be contagious, why not catch this real outrageous thing, this glorious thing, this marvelous thing? All a day I'd give anybody anything that you see. And today I'd say that to all folks are great, and everybody here loves. Aretha Franklin ein paar Wochen vor ihrem 23. Geburtstag, live in einem New Yorker Club mit Today I Love Everybody. Es ist der 10. Februar 1965. Seit 1961 sind diverse LPs von ihr zwischen Jazz und Pop bei Columbia Records erschienen, allerdings ohne allzu großen kommerziellen Erfolg. Die Live-Platte von diesem Gig und ihr Debütalbum für Columbia mit der Combo des Pianisten Ray Bryant sind aber leider meines Wissens die einzigen Platten aus der Columbia-Zeit, bei denen auf schwülstige Arrangements mit Streichern oder anderen Schnickschnack verzichtet wurde. Aretha Franklin wurde an dem besagten Februarabend in New York von einer hochkompetenten Quartett-Kombo begleitet. Der bekannteste der Musiker ist wohl der Gitarrist Kenny Burrell. Der hatte seine ersten Solo-LPs schon 1956 veröffentlicht. Pianist an dem Abend war Teddy Harris. Bei mindestens zwei Nummern spielte aber Aretha Franklin selber das Klavier. Bei dem nächsten Song zum Beispiel, Without the One You Love, eine Eigenkomposition von Aretha Franklin. without the one you love. Well, it's heartbreaking misery without the one you love. You fool yourself and say, I'll forget it. And knowing all the time that it's not so. You play the lonely role of Pagliacci, crying all day inside and hurting that much more. So cruel without that one you love. You're like a dying rose in summer without the one you love. One telephone call, one line or so could mean a world of difference. Just how much you'll never, ever, ever, ever know. But life can seem so lonely without the one you love. One telephone call. All of this could mean a world of difference. Just how much you'll never, ever, ever know. But life can seem so long, so lonely. Without the one you love. I'm blue, but I won't be blue always. Sun is gonna shine in my back door someday. Troubled in my, yes, it's true. I have almost lost my mind. Never had so much trouble in my. And if the blues don't get me, I'm gonna rock on away from it. Talking about I'm troubled in mind. Oh, yes, I'm blue. I have almost lost my mind. Never had so much trouble in my life before. Take my easy chair me, I might have to rock on away from here. Say that I'm trouble in mind. Oh, yes, I'm blue, but I just refuse to be blue always. The sun is gonna shine in my back door someday. I said it is, and I know it is. The sun is gonna shine in my back door someday. When I say that, I believe that the sun is gonna shine in my back door someday. Oh, trouble in love, hey. Aretha Franklin live in New York am 10. Februar 1965 mit Trouble in Mind und davor Without the One You Love. Das war die Nummer, bei der Aretha Franklin selber Klavier spielte und die sie auch selber komponiert hat. Auch diese beiden Aufnahmen kamen von dem Album Yeah, Aretha Franklin in Person. Die lange nicht mehr lieferbare Platte ist in diesem Juni wieder veröffentlicht worden, im CD-Format im Tandem mit einer anderen Platte aus Aretha Franklins Zeit bei Columbia Records. Die Musik gerade kam, wie zu hören war, noch von einer Vinyl-Version dieser Scheibe. Sie erschien vermutlich Ende der 60er Jahre. Der Titel war nun nicht mehr Yeah, sondern Soul, Aretha Franklin Live with Her Quartet. Natürlich hatte die Platte mit der Variante Soul, wie sie Aretha Franklin damals auf ihren Platten für Atlantic Records zelebrierte, rein gar nichts zu tun. Bevor Aretha Franklin in Zusammenarbeit mit Produzent Jerry Wexler und Musikern aus der Soul-Szene das gewisse Etwas umsetzte, was bei den Columbia-Aufnahmen fehlte, waren schon 8 LPs von ihr bei Columbia erschienen, zwischen 1961 und Ende 66. Nachdem sie dann zu Atlantic gewechselt war, erschienen noch 5 weitere mit vorher unveröffentlichtem Material von Columbia. Schließlich war Aretha Franklin jetzt auf dem Weg zum internationalen Star, da sprang man doch gern auf den Zug auf. Also warum nicht Musik zwischen Broadway, Jazz und Blues auch als Soul verkaufen. Als Aretha Franklin ihren Plattenvertrag bei Columbia Records unterschrieb, war sie 18 Jahre alt, 1960 war das. Die Aufnahmen bei Columbia waren aber nicht die ersten Tondokumente von Aretha Franklin. Die entstanden 1956, als Aretha Franklin 14 Jahre alt war. And oh! Musik, nach der der Moderator oder die Moderatorin am besten erstmal gar nichts sagen würde und eine Weile schwiege. Precious Lord, Take My Hand, beide Seiten einer Single von Aretha Franklin, die erstmals Anfang der 60er Jahre veröffentlicht wurde, von dem Chicagoer Label Chess. Tatsächlich war die Aufnahme damals schon einige Jahre alt. Sie entstand 1956 in der Kirche ihres Vaters Reverend Clarence LaVaughne Franklin in der New Bethel Baptist Church in Detroit. Aretha Franklin war damals 14 Jahre alt. Ray Funk hat in seinem sehr informativen Booklet-Text der CD-Wiederveröffentlichung von Aretha Franklins frühen Gospelaufnahmen viel Wissenswertes über den Traditionszusammenhang dieser Aufnahmen zusammengetragen. Die Predigten von Reverend Franklin wurden damals von Joe Van Battle für sein eigenes Label JVB aufgenommen und dann an Chess Records lizenziert. Die Predigten in Plattenform waren Bestseller. Reverend Franklin war damals einer der bekanntesten afroamerikanischen Prediger in den USA. Eine wöchentliche Radiosendung hatte er auch. Er trat bei Gospelveranstaltungen im ganzen Land auf und seine Kinder kamen mit und sangen bei den Auftritten. Das Talent von Aretha entging natürlich auch Joe Van Bottle nicht und er zeichnete halt Auftritte von Aretha in der Detroiter Heimatkirche auf. Veröffentlicht wurden sie von Chess Records allerdings erst Anfang der 60er Jahre. Das Lied Precious Lord, Take My Hand, das eben zu hören war, sang Aretha viele Jahre später in einer ganz anderen Art, auch bei den Begräbnissen von Dr. Martin Luther King und von Mahalia Jackson. Im Hause des Reverend Franklin waren in den 50er Jahren oft namhafte Musiker und Musikerinnen zu Gast. Gospelstars wie Mahalia Jackson oder die Soulstirrers, Rhythm and Blueser wie Bobby Bland, die Jazzsängerin Dinah Washington und auch der ehemalige Gospel- und dann Pop- und Rhythm and Blues-Sänger Sam Cooke. Ebenso Gast im Hause Franklin waren damals aber auch Dr. Martin Luther King und Ralph Abernathy. Mehr über diese Zusammenhänge erfährt man in dem Buch Higher Ground, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Curtis Mayfield and the Rise and Fall of American Soul. Craig Werner heißt der Autor. Craig Werner hat in seinem wunderbaren Buch über Soulmusik die Verbindungen zwischen Gospel, Soul und der afroamerikanischen Freiheitsbewegung der 50er und 60er Jahre mustergültig beschrieben. Ihre Entscheidung, als Jazz- oder Popsängerin Karriere zu machen, könnte als Verrat an ihren Gospelwurzeln erscheinen, so schreibt Werner. Aber beide, und so fährt Werner fort, beide, sie und ihr Vater, verstanden diesen Weg als Teil eines breiteren Engagements für das Ende der Rassentrennung. Obwohl Aretha nie in ihrem Einsatz für Kings Traum von Verständnis zwischen den Rassen schwankte, sprachen ihre Songs Think, Rocksteady und Spirit in the Dark genauso klar zu den Ambitionen der Black Power Bewegung. Soweit Craig Werner in seinem Buch Higher Ground. Veröffentlicht wurde es 2004. Bisher ist es nur in englischer Sprache erhältlich. Spirit in the Dark ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Zeit, jetzt ganz ausgiebig diese Inspirationsquelle in der Dunkelheit zu feiern. Aretha Franklin und Kollegen taten dies Anfang März 1971 im Fillmore West. Auf der kurze Zeit später erschienenen Live-LP von den Konzerten erschienen nur zwei Kurzausschnitte aus Spirit in the Dark. Seit 2005 ist es möglich, das ganze gloriose Ereignis zu hören und vor dem inneren Auge auferstehen zu lassen. Aretha Franklin und Kollegen und Kolleginnen mit Spirit in the Dark. Es ist der 6. März 1971. Are you getting the spirit? In the dark, are you getting the spirit? In the dark, people moving. They tell me we're grooving. Just getting the spirit. Oh, getting it in the dark. Thank you. gonna move with the spirit a little. She's gonna help us move. Come on, Ray, give us a little bit. Yeah. Hey, how do you stop that slow part? How you getting the spirit? All right. I got it. I'm gonna play. Go ahead. I'm gonna play. Okay, go ahead, baby. Then I move with the spirit. I discovered Rachel. Come on, baby. What you? Wait, I'm gonna move. Yeah. Get it done. Yeah. just a little bit for me. Okay, sure, I'll play for you, man. You know that. All right, beautiful. Thank you. Listen. Let me hear you. Do you feel it? When Aretha sings, can you feel it? Can you feel the spirit? Can you feel it? Every time you hear a girl sing a little bit there. Can you feel it? Yeah. Me. Shabba-dooba-day. Shabba-dooba-day. Shabba-dooba-day. Shabba-dooba-day. Shabba-dooba-day. Listen. Can you feel the spirit? Can you feel the spirit? Listen. Listen to this. Can you feel the spirit? Wait a minute. Can you feel the spirit? When you hear Aretha sing, y'all. Oh, Lord. Can you feel the spirit? When my woman wake me up in the morning, she give me the spirit. Oh, when I'm on my last go round, I need a little spirit. It's good for my soul. Oh, yes, it is. Every night and day. Oh, Lord. I get a little spirit. Oh, Aretha. Can you feel the spirit, girl? I'm asking. Find me a woman tonight. Cause I feel the spirit. It's getting next to me now. Charles als Gast am Ende eines epochalen Gigs von Aretha Franklin im Fillmore West in San Francisco am 7. März 1971. Spirit in the Dark heißt die Nummer, die in den letzten 27 Minuten zu hören war. Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit Live-Aufnahmen von Aretha Franklin gehen so langsam zu Ende. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den 3 Uhr Nachrichten im Deutschlandfunk bleiben wir noch ein wenig im Fillmore West. Gleich nach Spirit in the Dark sang Aretha Franklin an dem Abend nämlich noch einen Hitsong von Diana Ross aus dem vorigen Jahr, Reach Out and Touch Somebody's Hand, Aretha Franklin. before you go, you ought to help me finish this. Because God knows you have finished this. Ladies and gentlemen, right. I would like to say before we leave that you have been much more than I could have ever expected. You have been so beautiful to us. So beautiful. The girls and I, the sweethearts of soul, you got Brenda, you got Margaret, and you got Pat. They thank you from the bottom of their hearts as much as I do for being so truly, truly beautiful to us. So speaking for King Curtis, this is our third engagement together, but I'm sure it's gonna be, well, what can I say about that? You heard King tonight, and you heard us doing our thing together, so look for King and I to do our thing for years to come, I would imagine. I'd like to leave you saying, reach out and touch somebody's hand. Make this a better world. If you can, we love you. Reach out and touch somebody's hand. Why don't you make it a better world? If you can, turn around and touch your brother, touch your sister. Reach out and touch, extend your hand, somebody's hand. Make this a better world. If you can. Can I get somebody to help me say that? Reach out and touch somebody's head. Make it a better world if you can. Reach out and touch somebody's head. Need I say more than that?